Mit 14 Jahren fing er als Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär. So fuhr er das erste Mal übers Meer. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Als Seemann hatte er seine 18 Karat. Und nach der dritten Reise, da war er schon matt. Und jeder Kapitän war hinter ihm her. Doch fiel ihm das Wechseln so furchtbar schwer. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt ihr die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Und als er eines Tags erster Steuermann war, da liebte er ein Mädchen mit strohblondem Haar. Er gab ihr sein Herz, doch sie war nicht treu. So fuhr er bald wieder zur See. Ahoi, sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt ihr die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Nach jeder Reise schwor er, jetzt musste ich ab. Er schwor's als Kapitän, doch sie wurde sein Grab. Die Mary Ann sank am 19. Mai bei einem Orkan vor der Hudson Bay. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los.